sticky. That is. Jeder hat mal eine Fotze geleckt. Ja? Ich bin aber kein chronischer Fotzenlecker. Ich fick richtig gerne. Schön die Alte weghauen. Bam, bam, bam. Stege muss gehen. Der Arsch muss klatschen. Die Eier müssen schön unten an die Fotze dran klatschen, Alter. Da werden sie schon. Da werden sie schön nass. Und wenn sie dann ejakulieren, schön spritzen. Flatsch, flatsch. Da kommt die Soße richtig raus. Und da musst du sie richtig reinhämmern. Die geile Sau, da musst du rein. Bam, bam, bam. Das muss schlägen, die musst du ficken, wenn die Weine immer weiter als Weine, die geile so. Und wenn immer weiter ehrt, dann tun sie ejakulieren, die Pfosten. Oh, so ein Orgasmus hatte ich noch nie. Wenn sie schön durchgefickt werden, ist denen nicht peinlich. Aber wenn sie dann schön auf der Pfotze purzen, so. Oh, das ist mir aber peinlich. Aber den Schwanz in den Mund zu nehmen, bis zu den Eiern, das ist denen nicht peinlich. Schön abschlucken, die Pfotzen, ne? Och, das schmeckt so schlecht, schmeckt das doch gar nicht. Ja, ja, so sind die abgefuckten Pfotzen. Und da wollen die mir, was ich soll, asozial sein, weil ich das erzähle. Es ist doch die Wahrheit. Die lassen sich doch auch fliegen, wenn ihre Tage an die Uhr. Die lassen sich. Uah, da kriegst du volle Fresh rein. Bye. You wanna party? Jumping. dann gibt's noch was von Ratiofarm. Was von Ratiofarm. Ratiofarm. We'll be right back. Herz und der Verstand. Und du hast anscheinend keinen Verstand.